Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, ich hoffe, die Talkradio-Gemeinde ist wieder versammelt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talkradio. Heute Nacht, wie immer, in der Nacht von Montag auf Dienstag, offenes Talkradio ohne Wenn und Aber. Obligatorische Frage, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten hier in der Sendung? Wenn ihr Lust habt, dann solltet ihr wählen 0130 2911, das ist eine kostenfreie Nummer. Oder ihr könnt auch faxen unter 0130 11 51 22. Martin ist der Erste heute Nacht und er ist 24 Jahre. Hi. Ja, hallo. Martin, dein Thema. Mein Thema sind Fernbeziehungen. Fernbeziehungen? Du bist betroffen? Ich bin betroffen, ja. Ich habe eine Freundin in Moskau. In Moskau? So. Hey, hey, hey. Wie lange schon? Das geht jetzt seit einem Dreivierteljahr etwa. Mhm. Wie hast du sie kennengelernt? Also ich habe in Moskau studiert. Das war vor 3 Jahren etwa. Mhm. Was hast du studiert da? Informatik und Russisch. Mhm. Und da habe ich sie kennengelernt, am Ende von dem Jahr. Und danach hatten wir, haben uns halt einfach nur so geschrieben oder so. Mhm. Und damals war noch nichts. Also sie ist eine Russin? Sie ist eine Russin, ja. Und lebt in Moskau. Mhm. Mhm. Und sie hat mich jetzt letztes Jahr im August besucht. Und seitdem sind wir zusammen. Und? Welche Probleme gibt's da? Ja, die Entfernung. Das ist schon ganz schön weit, ne? Ist schon ein Stück. Ja. Das sind ungefähr 2000 Kilometer. Wie hoch ist deine Telefonrechnung? Ja, so 100, 150 Mark. Das geht ja noch. Allein Moskau halt. Ja, ja. Also muss ich da schon ein bisschen zurückhalten. Minute kostet Mark 20. Ja. Wie sieht das brieflich aus? Schreibt ihr mehr oder telefoniert ihr mehr? Beides. Mhm. Also wir schreiben uns nicht viel. So ein, zwei Mal die Woche. Das ist ein bisschen schade, weil die Briefe dauern ungefähr 10 Tage. Ja. Eine Woche. Ja. Das heißt, man kann dann auch nicht immer darauf antworten. Jetzt in der, rekonstruieren wir nochmal, in der Zeit, während du jetzt wieder zurück bist in Deutschland, habt ihr euch jetzt wie viel mal gesehen? Also seit wir zusammen sind, das war jetzt im August, bin ich im Oktober nach Moskau geflogen. Mhm. Dann war ich an Weihnachten und Silvester nochmal in Moskau und sie hat mich jetzt für einen Monat besucht. Mhm. Ist jetzt gestern abgeflogen. Oh, da ist der Schmerz noch tief. Ja, das kann man sagen. Also, man kann ja locker so sagen, die richtige große Liebe hält sowas aus. Aber irgendwie stelle ich mir das auch belastend vor. Ist das so? Empfindest du das auch so? Das ist auf jeden Fall nicht einfach. Ja. Mhm. Meinst du, dass so eine Liebe auf eine solche große Distanz eine Perspektive hat? Ich denke schon. Also die nähere Zukunft sieht eher düster aus. Wir studieren jetzt beide noch. Mhm. Und wie lange müsst ihr jeweils noch studieren? Ja, sie 5 Jahre, beziehungsweise 6 Jahre und ich 3, 4 Jahre etwa. Und dann muss man mal schauen. Lange Zeit. Ja. Und das kostet natürlich auch Geld, diese Hin- und Herfahrerei. Ne? Ja, klar. Hast du mehr Knete als sie? Ja, sicher. Also ich meine, sie ist nicht ganz arm. Also für russische Verhältnisse geht es ihr recht gut. Ja, der Vater verdient gut. Also das ist eine lange Zeit. 4, 3, 4, 5, 6 Jahre. Dennoch, ihr spinnt ja wahrscheinlich so. Gibt es irgendwelche Pläne, vielleicht was man machen könnte, wenn ihr fertig seid mit dem Studium? Übersiedlung nach Deutschland, nach ja, Russland? Ja, wir sind uns noch nicht einig. Aber ihr sprecht schon darüber, ne? Ja, natürlich. Ja. Ich will lieber in Deutschland leben, sie lieber in Russland. Ach was. Ja. Vielleicht leben wir dann irgendwo in der Mitte in Warschau oder in Prag sonst wo. Also das, aber ich denke, das wird sich dann noch ergeben. Da liegen ja nur immer wieder Zeiten dazwischen, wenn du sie nicht siehst, die du gerade beschrieben hast. Wie gehst du mit deiner Sehnsucht um? Ich denke, wenn man frisch verliebt ist, groß verliebt ist, dass man, dass das Herz auch dann halt der Geliebten sehr nahe schlägt, ne? Ja. Warum lachst du? Mein Mitbewohner macht dumme Kommentare. Entschuldigung. Ja. Ja, wenn es mir besonders schlecht geht, dann schreibe ich meistens einen Brief direkt an sie oder so, oder liest alte Briefe noch durch. Und oder trinke. Und was, oder? Oder trinke. Du trinkst? Ja. Du betrinkst dich dann? Ich betrink mich. Ja, das ist ja vielleicht auch nicht so die Lösung, oder? Das ist nicht unbedingt die beste Lösung. Also aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das 4 Jahre so gehen soll, nein, dass du dich immer betrinkst. Das ist auch nicht jedes Mal so. Ja. Ich meine, wenn es mir halt besonders schlecht geht, dann auf jeden Fall, du bist treu. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Klar. Und sie auch? Sicher. Das also ich, ich meine, das ist eben das Problem einer Fernbeziehung. Es hat alle Vor- und Nachteile. Also ich hatte mal eine Bekannte, die hatte einen Freund in Peking, was um ein Mehrfaches komplizierter war, einmal wegen der Entfernung. Und dann konnte der auch nicht so ausreisen, wie man das jetzt halt in der ehemaligen Sowjetunion kann oder aus Russland. Bleibt mir zu wünschen, dass eure Liebe am Leben bleibt, ne? Nächste Zeit. Und dass ihr das übersteht und in fernen Zukünften irgendwo, vielleicht in Warschau, zusammenfinden. Ne? Ja, mal schauen. Also Warschau ist, wie gesagt, nur gesponnen. Ja, klar. Aber mit dem Ausreisen ist das auch nicht so einfach, weil, also es ist nicht einfach nur der Flug, sondern man muss dann auch immer noch eine Einladung, eine offizielle vorlegen, und die kann ich zum Beispiel nicht ausstellen, weil ich nur Student bin, sondern also, mein Vater macht. Ach, das ist nach wie vor noch so. Ja. Man braucht ein Visum eben, und dann mit der Einladung wendest du dich dann ans russische Konsulat, dann die Botschaft in Bonn, und dann kriegst du dann ein Visum und so, das dauert alles seine Zeit. Und ich kann halt auch nicht jetzt einfach sagen, okay, ich schaue, wann der nächste Flieger frei ist, und flieg mal nach Moskau, selbst wenn ich das Geld hätte. Ja, klar. Wie heißt sie? Natascha. Einer das ist der klassisch. Russischen Namen, ja. Natascha und Martin, viel Glück. Jo, tschüss. Vielen Dank. Ciao. Bettina, 25 Jahre, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hi. Also zu meinen Vorrednern möchte ich erstmal noch kurz sagen, bei mir war das genauso. Ich habe auch eine Beziehung gehabt, und zwar war ich damals 16 und wir waren 4 Jahre auseinander und haben uns in den Sommerferien gesehen, und mittlerweile sind wir 9 Jahre zusammen und 2 Jahre verheiratet. Hey. Und wie weit war eure Distanz? Ja, also Deutschland und Griechenland, so um die 2500 Kilometer. Also das lässt sich auch schon sehen, ne? Ja. Und ihr seid jetzt verheiratet? Wie bitte? Und ihr seid jetzt verheiratet? Seit 2 Jahren, ja. Das ist ein Ding. Also kann Martin hoffen, ne? Auf alle Fälle. Also wenn er in seinem Herzen spürt, dass das die richtige Liebe seines Lebens ist, dann soll er auf alle Fälle treu bleiben, nichts kaputt machen. Und das wird schon klappen auf alle Fälle. Ich glaube das ja auch. Das ist natürlich großen Risiken ausgesetzt, so eine Fernbeziehung. Aber wenn es denn wirklich die Liebe ist. Ja, wenn man die Herzen findet man die schon mal, ne? Eben, ja. Genau. Und wenn die wirklich füreinander schlagen, richtig. Dann hält die Liebe auch eine solche Distanz aus. Aber das war nicht dein Thema. Nee, das ist leider nicht mein Thema. Also mein Thema ist Kindesmissbrauch. Und zwar ist das so bei mir, ich habe seit einiger Zeit Schlafstörungen, bedingt durch die Arbeit, und da bleibe ich sehr oft sehr lange wach, also bis früh morgens. Was arbeitest du? Ich habe mal gearbeitet, aber das habe ich halt immer noch. Naja, und... Was war das, was du gearbeitet hast? Ein Raststättengewerbe war das. Ja. Und und da habe ich jetzt seit so ungefähr 5 Monaten mittlerweile schon 4-mal mitbekommen. Also nachts, ich liege im Bett und lese da noch, und dann höre ich so, also über uns wohnt eine Familie, das ist ein Mann, eine Frau und so ein Mädchen, so ungefähr 10, 11 Jahre alt. Und da habe ich schon jetzt öfters mitgekriegt, da höre ich das Mädchen weinen, schreien manchmal, und dann höre ich dann aber noch dazu das Stöhnen dieses Mannes, also wirklich sexuelles Stöhnen. Und halt diese Schreie von diesen Mädchen, und einmal habe ich sogar gehört, die so gesagt hat, nein, ich will nicht. Und trotzdem, ne, und also... Du bist sicher, dass das Mädchen ist und nicht die Frau? Ja, also nee, das hört man. Das ist auf alle Fälle, und da denke ich, mein Gott, was geht da ab, ja? Und da war das einmal sogar so, da, das passiert immer so um 4, 5 morgens, ne, um die Uhrzeit. Und danach habe ich dann mal so gehört, wie dann Wasser geflossen ist. Also man hört ziemlich viel, ziemlich hellhörig. Ja. Und danach habe ich die Tür gehört, dann habe ich gehört, wie jemand die Treppen runtergegangen ist, dann habe ich gehört, wie jemand die Tür aufgemacht hat, und dann ist er nämlich zur Arbeit gegangen. Also ich habe ihn auch sogar gesehen, als er es war. Ne? Also gleich danach. Und ja, und jetzt ist es jetzt so eine scheiß Situation. Also man denkt, was soll ich mir dabei denken? Dieses Kind ist ja praktisch ungeschützt, ne? Also es hat ja überhaupt gar keinen Schutz. Von wem denn? Es hat ja selber Angst zu reden. Was mich am meisten aufregt, ist natürlich die Mutter. Ja. Also ich frag dich jetzt nochmal. Ja, du bist dir also fast 100% sicher, dass es sich da bei dem Stöhnen, bei dem Schreien um das Mädchen handelt. Ja, also da bin ich mir 100% sicher. Ja. Nur was da passiert, weil ich es ja nicht sehe, aber ich höre es, verstehst du? Und das kann man unterscheiden. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel zur Polizei gehe, was soll ich denen erzählen? Die werden mir sagen, ja, das können sie so interpretieren und anders interpretieren. Und ich weiß nicht, ob es da irgendwelche, ob da jetzt, das Kind ist ja ungeschützt, ob da irgendwelche Rechte bestehen, dass dann trotzdem vielleicht irgendjemand kommt, einfach nur mal untersucht oder so. Ja, was für einen Eindruck hast du denn von dem Mädchen? Das siehst du doch sicher ab und zu mal im Treppenhaus. Also eigentlich muss ich sagen, wenn ich sie draußen spielen sehe oder so mit anderen Kindern, ist sie immer diejenige, die, das ist jetzt nicht so ein Mädchen, das immer so allein in der Ecke oder was weiß ich, sondern sie ist meistens die Anführerin, bestimmt über alles, wenn die spielen und so, also sehr, sehr über. Also ich interpretiere das dann halt auch so irgendwie, ich bin ja keine Psychologin oder so, ne? Aber ich sehe das so in meinen Augen so, dass sie dann sich denkt, so halt hier bin ich der Chef, wenn wir spielen, ne? Wenn ich sonst immer genug abkriege, so in der Familie. Was für einen Eindruck hast du von der Mutter? Hast du schon mit der geredet, irgendwie so Smalltalk? Nein, leider überhaupt nicht. Wir haben also zu unseren Nachbarn irgendwie nur guten Tag und guten Tag. Aber ich weiß, dass er zum Beispiel Alkoholiker ist. Aber ich meine, okay, ich nenne nicht, dass ich hier alle Alkoholiker machen solche Sachen. Also, nein, natürlich nicht. Aber spielt wohl wahrscheinlich auch eine Rolle und sie ist auch Alkoholiker. Also du bist schon in dem Gewissenskonflikt, dass du meinst, so etwas zu beobachten und in irgendeiner Weise initiativ werden möchtest, um dem Kind vielleicht irgendwie zu helfen. Ja eben, ich kann da nicht, ne, alle Welt verschließt die Augen und die Ohren. Natürlich, ja. Und vor allen Dingen, weil es ja in steter Regelmäßigkeit auch vorkommt, ne? Dass du das beobachtest. Ja. Ich würde mich, Bettina, an deiner Stelle mit diesen Beobachtungen, mit dieser Vermutung an dein hiesiges Jugendamt wenden. Also gleich an das Jugendamt, ja? Ich würde das machen, ja. Ich würde das machen. Ich finde, wenn man einen solchen Verdacht hat, das ist schon eine Ungeheuerlichkeit. Und ich glaube, dass man so einer Sache nachgehen sollte. Wirklich im Interesse der Jugendlichen und der Kinder. Wenn sich das Ganze als Missverständnis auflöst, ist es ein bisschen unangenehm vielleicht für alle Beteiligten, aber das ist dann auch auszuhalten. Aber die Chance, dass vielleicht diesem Kind geholfen wird, wie auch immer, ist halt natürlich gegeben und diese Chance kann man nur packen, wenn man in irgendeiner Weise dann auch nach außen geht. Ich finde das schon. Hatte ich auch, aber ich hatte immer so Angst. Ich meine, wie gesagt, für mich ist es 100% sicher, aber wenn es dann doch nicht so sein sollte, wenn ich rausstellen sollte, da ist gar nichts, ja, dann habe ich diesen Mann oder diese Familie da in Teufelsküche gebracht. Natürlich, ja, deswegen fragte ich jetzt auch ein paar Mal, ob du dir wirklich sehr sicher bist. Und dieses werden die Beamten vom Jugendamt natürlich auch machen, dass die das genau abklopfen. Ich glaube, ich würde mich so dafür entscheiden, für diesen Weg, ja. Also ich auch, mit die Sache, die geht manchmal auf den Kopf und wenn ich das mal wieder höre, dann, dann denke ich, ja, Mann, nicht schon wieder, ne? Bettina, versuchst du dich nochmal bei uns zu melden und erzählst, was daraus geworden ist, wenn du irgendwelche Schritte unternommen hast? Alles klar, das mache ich. Okay. Alles Gute. Ja, tschüss, auch, Bettina, danke. Ciao. Tschüss. Herzlich willkommen, Marc. 21 ja, Jahre. Ja, hallo. Morgen erstmal. Guten Morgen. Ja, mein Thema ist Transsexualität und wie die Behörden einen das Leben damit schwer machen. Bist du transsexuell? Ja, bin ich. Ja. Und zwar Frau zu Mann. Von Frau zu Mann. Genau. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren irgendwie schon dabei, hatte auch schon Gutachtertermine, aber irgendwie haben die mir das zweite so verdreht, dass ich jetzt nochmal eine Therapie machen muss und irgendwie komme ich damit jetzt nun gar nicht mehr klar. Irgendwie. Also du bist noch nicht operiert? Nein, noch nicht. Nein, aber du hast dieses alles eingeleitet und möchtest dich operieren lassen? Ja, genau. Ja. Und um sich operieren lassen zu können, muss man diverse Dinge ja tun. Ja, ne, genau. Als transsexueller Mensch. Vielleicht erzählst du es kurz nochmal den Leuten, die sich ja nicht so auskennen. Ja, also da geht es erstmal um die Namensänderung. Da braucht man 2 Gutachten für, die ein Gericht aussucht. Und wenn diese positiv ausfallen, dann wird der Name sofort geändert. Diese Gutachten erstellen Psychologen, Psychiater? Ja, genau. Ja. Das sind so spezielle, die vom Gericht irgendwie vorgeschrieben genau. werden. Genau. Und dann gibt es auch noch diesen Alltagstest, dass man sich bewähren muss im Alltag in der neuen Rolle, bevor man operiert ist. Ja, genau. Und in dieser Phase bewegst du dich noch? Ja, in dieser bewege ich mich immer noch. Ja. Jetzt erklär doch mal, inwiefern die Behörden dir da irgendwie Knüppel zwischen die Beine werfen. Ja, weil ich habe schon mal eine Therapie gemacht. Und daraufhin habe ich dann, das war ein Jahr ungefähr, das muss man ja machen, und dann habe ich auch irgendwie jetzt versucht, die OP-Kosten von der Barmer zu kriegen. Und die haben zu mir dann gesagt, da die Ärztin nicht dafür geeignet war für Transsexuelle, dass ich jetzt erstmal warten muss, bis die nächste Therapie zu Ende ist. Wann ist die zu Ende? Jetzt dieses Jahr im September. Also ist es nicht mehr so ganz lange hin, ne? Ja, aber das ist irgendwie deprimierend, irgendwie demütigend, wenn die Leute als Mann ansehen und dann auch sogar noch zu einem sagen, ja, sie haben den Ausweis ja geklaut. Und das ist alles irgendwie dann lächerlich schon. Moment, was. Wie die sagen, der Ausweis ist geklaut? Ja, das glauben die mir nicht mehr. Die glauben mir nicht mehr meine weibliche Vergangenheit. Ich muss mich also immer rechtfertigen vor den ganzen Leuten, was die überhaupt nichts angeht. Aber bei den Behörden ist das doch hinterlegt, dass du eigentlich eine Frau bist. Ja, aber trotzdem, also irgendwie verstehen die das alle da gar nicht. Das verstehe ich nicht, dass die das nicht verstehen. Die Behörden leiten das doch ein, dass du einen neuen, du hast es ja gerade erzählt, dass du einen neuen Namen bekommst. Mhm. Insofern haben die doch auch Unterlagen, dass du von Geburt an weiblich bist und im Moment ja auch noch ein, auch vom körperlichen Geschlecht eine Frau bist. Ja, nur wenn man jetzt irgendwelche Behördengänge macht, sei es Sparkasse, irgendwie sowas irgendwo anrufen muss, dann wird einem überhaupt nicht mehr geglaubt. Ja, ja, klar, und ich verstehe. Schon ziemlich deprimierend und macht einen dann doch schon fertig. Mhm. Kannst du uns dich mal beschreiben? Also du bist ja de facto eine Frau noch. Ja, genau. Wie siehst du auch noch sehr feminin aus? Deine Stimme klingt sehr männlich. Ja, das ist durch die Hormone, aber so vom äußeren Erscheinungsbild überhaupt nicht mehr. Also du siehst sehr männlich aus? Ja, genau. Mhm. Und warum werden die dann stutzig, die Leute? Und glauben die das nicht? Ja, das weiß ich eben nicht so genau, weil die sagen immer zu mir, ja, sie klauen den Ausweis oder was auch immer. Oder sagen zu mir, jetzt möchte ich aber mal bitte die Frau Wintergrün sprechen. Mhm, und dann stehe ich immer da, ja, das bin ich doch, eigentlich, also in dem Sinne noch. Und dann muss ich mich eigentlich immer rechtfertigen vor den ganzen Leuten. Wobei das wahrscheinlich ein Problem ist, wo du jetzt erstmal durch musst, ne? Mhm. Das kann man ja per Gesetz gar nicht regeln, wenn irgendein Sparkassenangestellter da skeptisch ist. Ne? Das ist dann ja, halt klar. Eine blöde Geschichte und ein blöder Zufall irgendwie. Ja, nur da möchte ich mal so sagen, dass diese ganzen Beamten und die ganzen Gutachter sich vielleicht mal Gedanken machen sollten, wie die Leute sich dann so fühlen dabei. Mhm. Wobei es hier jetzt nicht um die Gutachter geht, sondern um irgendwelche Leute auf Ämtern, die mit deiner persönlichen Geschichte gar nicht so sehr vertraut sind. Ne? Mhm. Das ist ja der Punkt, ne? So verstehe ich dich richtig. Ja, genau. Ja. Nur, dass ich mich da vor fremden Leuten einfach immer so rechtfertigen muss und denen das immer alles erzählen muss. Sagst du denen dann die Wahrheit, dass was mit dir los ist, dass du eine transsexuelle Identität hast? Ja, mittlerweile schon, ja. Und wie reagieren die dann darauf? Wahrscheinlich irritiert oder wie läuft das? Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Mhm. Also in der Sparkasse, da hatte ich irgendwie mal so ein paar Probleme mit dem Konto und so. Und dann haben wir uns 5 Minuten über das Konto unterhalten. Mhm. Und 3 Stunden dann doch darüber, über meine Transsexualität, weil die doch ziemlich dran interessiert war. Also jetzt kann man hoffen, dass du diese Zeit bis zum September einigermaßen über die Bühne kriegst. Ne? Ja. Und dass es nicht mehr so kompliziert ist. Hast du denn einen genauen OP-Termin schon im Visier? Nee, noch gar nicht, weil da kann man sich jetzt mal noch nicht so festlegen. Kann das denn dieses Jahr noch passieren? Also ich will das hoffen, weil weiß ich nicht, sonst bin ich doch total fertig irgendwie. Du bist erst 21 Jahre alt. Ja. Wann hast du, ich würde dich gerne noch ein paar Sätze fragen zu deiner Transsexualität. Wann hast du das für dich bemerkt, dass du im falschen Körper bist, dass da irgendwas nicht stimmt? Also so direkt eigentlich mit 13, 14, wo ich meinen ersten Freund hatte. Mhm. Wo ich gedacht habe, vielleicht wäre das was und die Phase wird sich irgendwie ändern. Mhm. Und irgendwie war das überhaupt nicht. Ich habe ihn als Kumpel gesehen, aber nicht als meinen Freund und so mit Umarmung und so. Da habe ich immer gesagt, boah, lass mich bloß in Ruhe. Mhm. Das kann ich irgendwie überhaupt nicht ertragen. Mhm. Wie hast du dann für dich klargekriegt, dass du transsexuell bist und nicht homosexuell? Oh, wie habe ich das? Ja, das stelle ich mir sehr schwer vor, wenn ich mich in eine solche Psyche, wie du sie hast, hineinversetze. Mhm. Ja, das habe ich eher durch so einen Zeitungsartikel, wo das auch irgendwie besprochen wurde, das Thema. Und da habe ich dann genau das benennen können, was ich eigentlich nachfühle. Mhm. War das für dich sehr schlimm, dieses dann so zu realisieren, dass du quasi die dritte Art der Menschen bist, nämlich transsexuell? War das sehr schwer für dich zu verarbeiten? Nee, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Vorher habe ich mich immer fertig gemacht, habe nur noch an Selbstmord und sowas gedacht, weil ich gedacht habe, irgendwie bin ich verrückt oder sowas. Und wäre nur eine Phase, habe ich dann zeitweise auch gedacht, aber dadurch hatte sich das irgendwie dann so geändert, dass ich irgendwie das benennen konnte. Steht deine Familie hinter dir? Ja, die steht hinter mir. Das heißt, es gibt da keine großen Probleme und du bist akzeptiert auch? Ja, auch von meinen Freunden und so. Also die sagen alle nur noch Marc und den anderen Namen, der wird überhaupt nicht mehr irgendwie angewandt. Darf ich dich fragen, wie du früher... Ja, Anja war das. Anja. Das ist für mich jetzt sehr kurios, weil du wirklich sehr, sehr männlich klingst, dass du eigentlich Anja... Ja. Na, eigentlich bist du Marc, aber ja, früher Anja warst. Ja, genau. Das ist meine verstorbene Schwester, sage ich immer. Ich weiß von Transsexuellen, dass sie, dass viele, bevor sie operiert wurden, also ganz große Schwierigkeiten mit sexuellen Kontakten hatten oder haben. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Hast du überhaupt schon mal eine sexuelle Erfahrung gemacht? Also jetzt schon mehrfach. Dabei muss ich das also auch mit Frauen sowie mit Männern, weil ich auch in der schwulen Szene mal war. Mhm. Nur das war irgendwie überhaupt nicht so meine Sache. Und dann auch schon mit Frauen und die wussten das auch von mir und haben mich auch als Mann dann in dem Fall gesehen. Mhm. Nur irgendwie so mittlerweile, da kann man das ja nicht jedem erzählen und man möchte ja doch noch ein bisschen mehr erleben. Mhm. Weil durch die Hormone wird das auch noch ein bisschen angestochert irgendwie. Klar. Hast du Angst vor der Operation? Nee, überhaupt nicht. Nun können sich alle Leute vorstellen, oder viele Leute können sich eher vorstellen, wenn sich ein Mann umoperieren lässt zu einer Frau. Mhm. Ne? Das ist irgendwie noch für uns normal, Anführungszeichen, Menschen nachvollziehbar. Ja. Schwieriger ist es natürlich jetzt von Frau zu Mann. Was wird da genau operiert? Du hast dich wahrscheinlich eingehend informiert schon. Ich habe mich schon informiert. Erstmal ist das die Brust-OP, dass das dann ganz weggemacht wird. Das ist ja eigentlich ein normaler Eingriff. Mhm. Und jetzt bei dem Penisaufbau ist das eigentlich so, da kann man so viele Methoden anwenden. Also du wirst de facto nach der Operation einen Penis haben? Ja. Wie geht das? Woher kommt der? Also das kann man aus dem Unterarm irgendwie Haut wegnehmen. Aus dem Unterarm? Knochen, ja. Das sieht dann, also da ist dann so eine Narbe, als wenn man sich verbrannt hätte eigentlich. Mhm. Und das ist eine sehr große Narbe und das wird dann irgendwie wohl unten dran genäht und mit dem Kitzler vorne auch noch irgendwie alles sowas gemacht. Mhm. Und aber wie kann es dann ohne Schwellkörper zur Erektion kommen? Ja, darüber weiß ich noch nicht so genau Bescheid, weil ich habe jetzt nur so Sachen gelesen, da haben die jetzt noch nicht näher darauf eingegangen. Mhm. Aber das soll irgendwie auch alles schon gehen, habe ich jetzt von mir von Leuten sagen lassen. Vielleicht gibt es da eine Methode, dass man das künstlich irrigieren lässt durch so ein Pumpsystem. Ich weiß, dass das bei impotenten Männern, älteren Männern implantiert wird, dass man über eine Hode quasi den Penis aufpumpt. Klingt ein bisschen kurios, aber sowas gibt es. Ja. Du bekommst dann ja wahrscheinlich auch künstliche Hoden. Ja, genau. Mhm. Hast du schon mal Bilder von Operierten gesehen, die dann zum Mann operiert wurden? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Wie sieht das? Sehr zufrieden eigentlich, was ich da gesehen habe. Mhm. Also es ist zwar jetzt nicht hundertprozentig, aber ich sag mal, ich könnte damit leben. Und du meinst, dass man dann, wenn du dann zu einem Mann operiert worden bist, auch orgasmusfähig bist? Ja, glaube ich schon. Mhm. Also was ich jetzt so gehört habe von ein paar Leuten, das müsste auch funktionieren. Also da liegt ein ganz entscheidend großer Einschnitt vor dir, ne? Deinem Leben. Und du bist ja, frage ich jetzt auch nochmal abschließend, also wirklich super hundertprozentig sicher, dass du in diesen anderen Körper hineinschlüpfen möchtest. Ja doch, also hundertprozentig. Dann wünsche ich dir von Herzen viel Glück. Und wünsche dir vor allen Dingen, dass nicht irgendwelche depperten Beamten dir ständig das Leben schwer machen. Ja gut, danke, ne? Alles Gute. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss. Jetzt ist der Frank dran. Ja, hallo Domian. Und du bist 23. Richtig. Hi. Also, mein Thema ist der Kampf Mensch gegen Computer. Was? Mensch gegen Computer? Genau. Du bist aber kein Schachspieler. Doch, richtig. Bist du ein Schachspieler? Welch ein Zufall. Du verfolgst wahrscheinlich die ganze Geschichte im Moment, ne? Ja, richtig. Und ich halte das eigentlich für getürkt. Für getürkt? Ja. Das glaube ich nicht. Doch, hundertprozentig. Aber da sind so viele Leute anwesend, die das Ganze überprüft haben und... Ja, so meine ich das nicht. Also klar, die spielen das Schach und so weiter. Mhm. Aber wenn man sich die Partien mal anguckt und weiß, wie Kasparov normalerweise spielt, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass entweder ein anderer spielt oder das getürkt sein muss. Wie ein anderer spielt? Dass Kasparov da auch nicht spielt, oder wie? Ja, doch, der spielt da schon, aber wenn man jetzt... dass nicht wüsste, wer da spielt, dann hätte man nicht unbedingt drauf kommen können, dass das Kasparov ist. Nur kann ich da wenig fachkundige Auskunft erteilen, weil ich kein Schachspieler bin. Wir dürfen das auch jetzt nicht zu fachspeziell machen. Ja, klar. Ich habe da einige andere Argumente auch für. Mhm. Ja, sag mal. Ich habe zum Beispiel heute Morgen gehört, dass der Werbewert dieses Kampfes, und das war vor dem Kampf, der wurde auf eine Viertelmilliarde Dollar geschätzt. Kann ich mir denken, ja. Das ist natürlich schon ganz erheblich. Mhm. Und ich habe auch, als ich im Internet nach den Partien geguckt habe, gesehen, dass das so oft so eine der meist angewählten Seiten überhaupt war. Mhm. Also da steckt schon wirklich gewaltig was hin. Also nehmen wir mal an, die ganze Sache ist inszeniert. Wer hätte dann deiner Auffassung nach was davon? Ja, ganz klar ADM. ADM? Ja, was klar, ADM sponsert ja den ganzen Kampf. Ach so, ich verstehe, ja. Und es wird ja jetzt schon in den vielen Fachzeitschriften, auch hoch angesehenen Zeitungen, Spiegel und so weiter geschrieben. Mhm. Da wird der Kampf Mensch gegen Computer auch auf einem allgemeinen Niveau beschrieben. Mhm. Und sollte diese stimmen, da wäre das wäre eine Ungeheuerlichkeit. Das heißt, der Schachweltmeister würde natürlich seinen guten Ruf vollkommen ramponieren, wenn dieses irgendwann herauskäme. Ne? Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig mit dieser Unterstellung. Ja, aber es ist sehr viel Geld im Spiel. Insofern Geld bewegt die Welt, das kann schon sein. Ja, also nein, da gibt es auch noch viel bessere Argumente. Also gerade in der letzten Partie, die er jetzt verloren hat, hat er einen Fehler gemacht, der also beim Spieler Sanyu eigentlich nicht vorkommen dürfte. Dann habe ich mal nachgeguckt, ob der vielleicht sich in einer neuen Situation befand. Ich habe nämlich Datenbanken zur Verfügung. Und exakt dieselbe Stellung hatte er schon in den letzten 5 Jahren dreimal auf dem Brett. Und zwar in sehr wichtigen Partien. Also er wusste ganz genau, wie dort richtig vorzusitzen war. Unter anderem auch gegen Karpov auf dem Brett gehabt. Also ich vermute mal, dass das die Schachspezialisten dann aber auch checken, genauso wie also du, ich nehm, ne? Ja, die Schachspezialisten haben das, wenn sie nicht so ganz blauäugig sind, schon nach der zweiten Partie gemerkt. Also auch in der ersten Partie war es schon überdeutlich, wie schwach der Computer eigentlich ist. Deep Blue, ne, heißt er? Ja, Deep Blue. Deep Blue, ja. Lass mal von, also du hast da Bedenken, du sagst, das könnte vielleicht irgendwie eine ganz inszenierte, ausgebuchte... Nein, könnte, das ist hundertprozentig. So, deine Auffassung eine PR-Geschichte. Würde dich zumindest als Computerfachmann, als Schachfachmann fragen, generell, was diese Geschichte künstliche Intelligenz angeht, gehen wir mal vom Schach weg. Ja, klar. Hältst du es für möglich, dass wir irgendwann eine Maschine haben werden, die im menschlichen Sinne intelligent funktionieren kann? Ist ja das ein großes Thema, ja. Ne? Das wird diskutiert seit einer ganzen Reihe von Jahren schon. Also hundertprozentig. Also der menschliche Sinne, das ist so ein hohes Ross, auf dem wir da sitzen. Also es muss ja im Gehirn irgendwie funktionieren. Du meinst, dieses ist nachbaubar quasi, was in uns funktioniert. Ja, du meinst auch, dass man Emotionen im Prinzip, dass die programmierbar sind? Oder? Ja, ganz klar. Dass man programmieren kann, dass eine Maschine Emotionen irgendwann zu empfinden fähig ist. Ja, es stellt sich nur die Frage, ob das sinnvoll ist. Also es geht ja darum, bei dieser ganzen Sache... Also fragt die Wissenschaft ja leider nicht, ne? Wissenschaft macht ja immer alles, was möglich ist. Na, ich glaube, da sind schon sinnvolle Gedanken hinter. Zum Beispiel, stellen wir uns mal vor, da soll jemand eine Bombe entschärfen. Das machen bislang noch Menschen. Es gibt auch schon ferngesteuerte Roboter. Wenn da ein Computer so intelligent wäre oder ein Roboter, dann wäre das schon eine sinnvolle Sache. Würdest du dir einen wirklich intelligenten Roboter in deine Wohnung stellen? Als Kumpel quasi? Also als Kumpel kann ich mir das schwer vorstellen. Also ich arbeite auch so viel mit Computern. Ich studiere Informatik. Also ich sehe da immer den konkreten Nutzen, was ich damit machen kann. Ja. Vielleicht ein weiblicher Computer. Ja, es muss ja nicht gleich Sex sein. Nein, nein, natürlich nicht. Da habe ich auch überhaupt nicht dran gedacht. Also, man kann ja auch andere schöne Späße machen. Also ich glaube, die ganze Entwicklung, die geht schon dahin, dass wir im Prinzip den Menschen nachbauen oder zumindest, dass wir das Gefühl haben, wir haben einen Menschen vor uns. Und, ich glaube das auch. Ich glaube, dass es auch nicht mehr lange dauert, bis wir wirklich die vollkommene menschliche Kopie synthetisch, technisch herstellen können. Ja, das glaube ich schon. Ich glaube das auch, ja. Also ich glaube schon, dass das lange dauern wird. Ja, aber es kommt. Lieber Frank, danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Andreas, 28. Guten Morgen. Ja, morgen Domian. Hi. Ja, mein Thema Telekom. 0190 Nummern, Flirtcafés, Flirtfactory und so weiter und so fort. Aha. Inwiefern ist das dein Thema? Ja, ich habe einmal 6200 Mark verloren, einmal 2400 und ein paar zerquetschte verloren und jetzt zuletzt 800. Ach du lieber Gott, was heißt verloren? Ja, was heißt verloren? Ich habe eben da angerufen, irgendwann, weil mir mal die Decke am Kopf gefallen ist. Da eben damals, was heißt, das ist jetzt gut, ein halbes Jahr her, meine Partnerin hier rausgezogen ist, an der ich doch sehr gehangen habe. Ja, und irgendwie, ja, Freunde, Bekannte, okay, aber die sind irgendwann auch nicht mehr da. Und dann habe ich dann halt zum Telefon gegriffen. Und hast die Zeit vergessen? Ja, klar, mal so ein bisschen ausprobiert und irgendwo machte die ganze Geschichte dann noch Spaß. Was genau hast du da gemacht? Ja, man wurde durchgestellt, also kam dann in so eine Warteschleife rein und die nächste, die halt frei war, die hat dann mit dir gesprochen oder du konntest dann mit ihr plaudern. Das waren immer Gespräche 1:1. 1:1. Ja, richtig. Ja. Ja, und dann wurde es teilweise richtig prickelnd. Ich möchte jetzt nicht sagen Telefonsex, also die Ebene. Ich habe ja schon vorige Woche gehört, dass das ab und an auch auf diesen 0190er-Nummern möglich ist. Eigentlich sollte das nicht möglich sein. Eigentlich sind da ja irgendwelche Beobachter, die dann abschalten, wenn es zu pornografisch wird. Ne? Ich möchte immer so sagen, es ist möglich. Es wenn ist du möglich, dort sagst, du möchtest ein ganz normales Gespräch, wenn die Mädels dich fragen, was suchst du auf der Line und du sagst dann ein ganz normales Gespräch, ich wusste das auch nicht, wurde dann auch irgendwann aufgeklärt, dann heißt es, du möchtest dann eben ein Gespräch auf sexueller Basis haben. Ja. Sind das Mädels, die von dieser Telefonfirma da angestellt sind oder sind das Frauen, die ganz einfach da auch die Line angerufen haben? Ich sag mal so, das kann man nicht so genau sagen. Und dir ist es dann passiert, dass du auch knallharten Sex gemacht hast auf der Line? Ja, ist vorgekommen. Mit allem drum dran? Ist vorgekommen. Bis zum letzten? Ja. Ja. Wie viele Stunden hingst du dann manchmal am Telefon? Wahrscheinlich Unmengen, ne? Ja, nächtelang, sag ich mal. Nächtelang. Und das Ding kostet immer eins pro Minute oder pro Einheit? Ja, damals war es 1,20 Mark und jetzt sind sie ja teilweise schon auf 2,40 pro Minute. Pro Minute, ne? Das ja. muss man sich vorstellen. Das ja, ist unglaublich viel. Ne? Und ich meine, okay, das waren nette Gespräche. Mein, nicht nur jetzt sexuell, aber auch auf normaler Ebene eben, dass man sich ganz normal unterhalten hat, von Höchstchen auf Stöckchen halt. Jetzt hast du da irrsinnig viel Geld reingepulvert. Ja, finde ich. Tausende von Marken. Bist du jetzt davon los oder hat sich das quasi, ja weiß ich, zu einer Sucht entwickelt? Ja, es ging da hinaus, dass ich telefoniert habe nächtelang. Mhm. Morgens dann, auch wenn ich von der Nachtschicht gekommen bin, ich habe Wechselschicht, dass ich dann morgens schon um 6:30 angerufen habe. Ja, und dann hat mir nach der letzten Etappe hier mit den 800 Mark, da hat mich dann endlich mal einer von der Telekom-Servicestelle aufgeklärt, dass es eine Sperre gibt für diese 0,90. Ja, man kann das beantragen, ne? Ja, klar. Man kann beantragen, dass man nicht 0,190 wählen kann, ne? Ja, klar. Dann kommt dann nur so ein Tüdelüt und dann... Und ist das jetzt eingebaut bei dir, diese Sperre? Ja, klar. Diese eingebaut. Ja, kannst du ohne 0,190 leben? Ja, klar. Ja, das geht. Ja, klar. Was ja okay ist, ne? Es gibt Leute, hatte ich auch schon mal hier in der Sendung, die, wo das wirklich eine Sucht war. Wo die sagten, ich kann nicht mehr anders, ich muss einfach immer wieder telefonieren. Ja, das ist... Hast du dich denn jetzt richtig verschuldet deshalb? Oder hat das noch aus der hohen Kante liegen? Ich musste, also ich bin Otto Normalverdiener, Durchschnittsgehalt eben. Und hab dann während des, von wegen der ersten Rechnung, musste ich damals mein Spargesetz kündigen, was schon 4 Jahre lief. Dadurch, dass ich dann eben rauskam, ja, musste mein Girokonto noch ein bisschen belasten und noch einen Kleinkredit für aufnehmen. Kleinkredit auch noch? Ja, ja, klar. Lieber. Ärgerst du dich wenigstens richtig? Natürlich, ja. Ich bin froh, dass es diese Sperre gibt. Was machst du jetzt in deinen freien Nachtstunden? Naja, entweder lesen, schlafen, arbeiten. Fernsehen gucken, Radio hören. Fernsehen gucken, Domian hören, sehen. Deine Sendung ist übrigens spitze, muss ich sagen. Danke. Danke. Ja, mal weiter so. Sag mal, was ich dich gerade noch fragen wollte, Stichwort Telefonsex. Ist das auf die Dauer nicht auch ein bisschen öde, am Telefon zu hängen? Ich muss dazu sagen, diese reine Sexgeschichte ist mir einmal passiert. Ach so. Aus reiner Neugierde. Ja. Was geht da so ab? Was? Ne? Es lacht mir nicht so unbedingt. Ja. Das Gegenüber stöhnte sich der einen runter. Und du wusstest gar nicht genau, ob es echt war. Ja, ne? Das kann ja sein. Ja, man kann es eben nicht unterscheiden, genau, ob es echt ist oder nicht. Ich meine, es ging dann schon, sage ich mal, ekstastisch zu. Ja. Ob es jetzt gespielt war, ist eine andere Geschichte. War dir dann aber auch egal in dem Moment, Hauptsache es stöhnte am Ohr? Na klar. Ich war halt neugierig, was läuft da so, wenn jetzt Telefonsex über so einer Leine, das ist ja auch nicht, noch nie erfahren. Und ja, ja, sicher. Andreas, hast du eine Freundin mittlerweile wieder? Nee, leider nicht. Also es muss eine Freundin her, ne? Ja klar, das, ich habe schon Kontaktanzeigen losgeschickt, aber... geh raus. Junger Mann in Saft und Kraft wie du. Bin ich der Typ, der auf wildfremde Leute zugeht und die anspricht oder mir ein Schild um den Hals hängt, bin Single, will das ändern. Von daher habe ich jetzt, letzte Woche hatte ich 2 Kontaktanzeigen drin, da kam dann überhaupt nichts. Trotzdem, ein bisschen rausgehen kann nicht schaden. Ja klar, mach ich. Also wichtige Information nochmal von dir, man kann bei der Telekom beantragen, ja, klar, dass die Null... einmalig 16,80 Mark und dann eine monatliche Summe von, ist ein Pfennigbetrag. Ja, somit kann man sich selbst vor diesen Nummern schützen, ne, falls es mal mit einem durchgeht. Oder man kann auch seinen Anschluss schützen, ne, dass da irgendjemand anders vielleicht den anzapft. Oder Leute, die in der Familie leben. Möglichkeiten gibt es bei der Telekom. Danke für deinen Anruf. Ja, nichts zu danken. Alles Gute. Ja, auch. Tschüss. Tschüss, mach weiter so. Timo. Hi. Hallo. 15. Ja. Hallo. Mensch, du sollst pennen, Timo, um die Zeit. Ja, normal schon. Normal schon. Hast du keine Schule morgen? Doch, aber ein bisschen später. Wann denn? Um 9 Uhr. Naja, ein bisschen später. Ja, 9.25 Uhr, es geht. Und du hängst jetzt in deinem Kinderzimmer und hörst heimlich die Sendung. Ja. So mehr oder weniger. Ja, genau. Dein Thema. Ja, also ich kenne da ein Mädchen, die heißt Sarah, die ist in meiner Parallelklasse und mit der würde ich gerne zusammen sein. Ja. Und wir kennen uns schon sehr gut, wir sind auch oft zusammen und sie hat halt Angst, wenn sie mit mir zusammenkommt, dass unsere Freundschaft dann danach kaputt geht. Also im Moment, um es klar zu sagen, im Moment ist es eine reine Freundschaft. Ja. Du würdest aber gerne mit ihr gehen. Ja. Ja. Wie lange läuft die Freundschaft jetzt schon so? Halbes Jahr ungefähr. Und es ist eine gute Freundschaft? Ja, es ist eine sehr gute Freundschaft. Ich verstehe mich auch mit ihrer Schwester gut und mit ihren Eltern. Wie oft siehst du sie so? Eigentlich jeden Tag. Sie ist ja in meiner Parallelklasse. Ja. Und mit den Eltern verstehst du dich auch gut? Ja, ich verstehe mich mit der ganzen Familie gut. deine Eltern mögen sie auch? Ja, ja. Klar. Das auch. Also das ist schon mal alles. Das ist alles okay. Im grünen Bereich. Ja. Ja. Nun hast du gerade das schon so angedeutet. Du hast ihr das schon gesagt, was du gerne möchtest eigentlich? Ja, ich habe sie auch gefragt. Wie hast du sie gefragt? Ja, ich habe gefragt, ob sie eventuell mit mir gehen würde. Mhm. Hat sie gesagt, ja schon, aha, aber sie hat halt Angst, dass danach die Freundschaft kaputt geht. Aber sie hat gesagt, ja schon. Das hat ja sie gesagt, ne? Ja. Sie hat nicht spontan gesagt, nein, um Gottes Willen, das will ja, ich nicht. Ja, das hat sie nicht gesagt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, finde ich. Ja. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, Timo. Ja. Ich glaube, dass du dann nur noch ein bisschen geduldiger sein musst. Ja, denke ich auch. Ne? Und dass du, ihr habt ja schon mal ein gutes Verhältnis miteinander, wie du sagst, und dass sich das Vertrauen vielleicht noch mehr aufbauen sollte. Mhm. Und du ihr immer wieder klar machst, dass du bist ja eigentlich verliebt in sie, ne? Kann man so sagen, ne? Ja, klar. Ja. Dass du ihr das auch immer wieder zu verstehen gibst, dass du verliebt bist, dass du sie sehr lieb hast. Mhm, ja, indem du nette Sachen machst, vielleicht ein kleines Geschenk mal oder was man alles so macht, wenn man verliebt. Kino einladen oder so. Genau, ganz genau, solche Sachen. Und ich würde an deiner Stelle auch nicht locker lassen. Ich würde das schon, dieses Thema, so nicht penetrant, aber so in gewissen Zeitabständen immer wieder so aufs Tablett bringen. Wie alt ist sie denn eigentlich? Sie ist 14. 14, ja. So dass ihr da immer schon öfter drüber redet und dass sie sich damit auch beschäftigt. Wahrscheinlich denkt sie auch ganz viel darüber nach. Wahrscheinlich will sie sogar auch ganz gerne mit ihr gehen, traut sich aber noch nicht. Deshalb geht er sehr behutsam ran und zeig ihr wirklich, dass du sie lieb hast und dass du da nicht mit der Brechstange rangehst. Ne? Ja, klar. Also eigentlich würde ich damit sagen, nicht locker lassen. Ich glaube, die Karten, die du hast, sind ganz gut. Und ruhig das Thema immer wieder ansprechen und irgendwann einfach mal ihre Hand nehmen oder so. Okay. Ja, vielleicht im Kino. Im Kino ist es ganz gut immer. Ja. Viel Glück wünsche ich dir. Ich habe eine Frage, kann ich ein paar grüßen? Ja, okay. Also meine Freunde Andi, Damir, Stefan, Matthias und Sarah. Das war heute die einzige Ausnahme mit Grüßen. Okay, vielen Dank. Timo, tschüss. Ciao. Jürgen, ein Namensvetter. Ja, hallo Domian. Zwei, ich mal beim Nachnamen, weil ich einen sehr Vornamen habe. 32. 32, so ich, deine Sendung finde ich klasse. Das wurde heute noch so ganz wenig erwähnt, deswegen mache ich das mal als erstes. Danke. Ja, mein Thema ist ein Leben nach der Drogenabhängigkeit. Mhm. Also ich bin vor 4 Wochen aus der Therapie entlassen worden. Ich war Polytoxikomane, das heißt also mehrfach abhängig. Ja. Und von was alles? Erzähl mal. Ja, ich fange mal ganz oben an. Heroin, Kokain, Pillen, Ecstasy, Haschisch, Alkohol und Beruhigungstabletten. Also im Prinzip alles, was es gibt. Das ganze Programm, das ist eskaliert, das hat sich langsam aufgebaut. Ich habe vor 5 Jahren schon mal eine Therapie gemacht. Da hatte ich nur das Problem, in Anführungsstrichen, Alkohol und Haschisch. War dann 2 Jahre lang clean und bin dann aus 4 verschiedenen Gründen, halt Beziehungsprobleme und so, wieder angefangen. Und habe dann mit den harten Sachen eben auch angefangen. Ja, bis hin zu Heroin. Bis hin zu Heroin. Das habe ich nicht gespritzt, das sage ich gleich vorab. Also ich habe es nur durch die Nase gezogen, geraucht. Und das ist genauso scheiße und genauso gefährlich wie das Drücken. Wie lange hast du die harten Sachen konsumiert? Circa 8 Monate, also relativ kurz. Das hat mich also ganz nach unten gebracht. Auch dann im Cocktail? Oder gab es dann so... Es hat angefangen mit Koks. Das war der Anfang. Und dann habe ich halt gemischt, diese sogenannten Cocktails, also Heroin und Kokain, das ist ja der berühmte Cocktail, und das war mir hinterher zu teuer. Und dann bin ich nur bei dem Heroin geblieben, und weil das eben auch relativ billiger ist als jetzt das Kokain. Ja. Ja, und ganz am Ende bin ich da so völlig abgestürzt. Also mein Vater hat mich in meiner Wohnung vorgefunden, als ich so einen Turkey geschoben habe, dass ich fast die Wände hochgegangen bin. Also richtig mit Krämpfen, so wie man das aus den ganz schlechten Christiane F. Klischeefilm her so kennt. Turkey heißt Entzugserscheinung, ne? Entzugserscheinung, also richtig körperlich und psychisch. Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt seit 4 Wochen draußen, bin clean und trocken und habe also mein Leben wieder angepackt und erstmal meine Wohnung nicht aufgeräumt, sondern renoviert. Aha. Das war so eine richtige abgefuckte Junkie-Bude, sag ich mal. Ja, ich bin also, jetzt dabei, mein Leben neu zu ordnen. Ja, was wirst du machen, beruflich zum Beispiel? Das ist ja mein Problem. Ich bin also entlassen worden. Ich hatte einen ganz guten Job als Fahrer. Und da wurde ich also während der Krankheit ganz unfair entlassen, wie ich finde. Ich will eigentlich noch studieren, obgleich ich schon 32 bin, aber ich habe im letzten Sommer mein Abitur auf dem Abendgymnasium in Düsseldorf nachgemacht. Das war eine super geile Zeit, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und ich hadere mit mir, ob ich das wirklich noch machen soll, weil ich halt auch einen Riesenberg Schulden angehäuft habe. Ich habe auch noch ein Kind von 10 Jahren. Ja, was würdest du gerne studieren wollen? Lach jetzt nicht, Psychologie. Ja, warum soll ich lachen? Wie viele Schulden hast du? Ja, also... weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also das sind keine Millionen, aber Jürgen, so. Also wenn du das finanziell irgendwie geregelt bekommst, kann ich dich nur und hundertprozentig mit bestem Wissen und Gewissen ermutigen zu studieren, wenn du das möchtest. Das ist kein Alter. Und wenn du 42 wärst und sagen würdest, ich möchte neu anfangen und möchte studieren, warum nicht? Mensch, mach es. Ja, wenn du Spaß an diesem Metier hast, an diesem Fach auch hast, dann mach das. Das Problem ist bei mir wirklich drum, ja, das rein Materielle, dass ich erstmal die ganzen Gläubiger zu befriedigen habe. Und in zweiter Linie dann natürlich auch noch einfach die Rückmeldung von anderen Leuten, so, also die mein Alter haben und die einfach das schon geschafft haben. Freunde von mir, die jetzt nichts mit Drogen zu tun haben, wo ich die Freundschaft jetzt wieder langsam aufbaue, Gott sei Dank haben die mich nicht fallen lassen, weil ich habe die nämlich meinerseits fallen lassen, als ich also wirklich drauf war. Die sagen alle, Mensch, das ist dummes Zeug, also studier lieber nicht. Und also halte ich für völlig blödsinnig. Im Gegenteil, wenn du in diesen Fachbereich hinein möchtest, dann bist du natürlich konfrontiert mit unter Umständen ganz jungen Leuten, die gerade mal 20 sind. Aber was du zu bieten hast, ist Erfahrung. Was du mitgemacht hast, das sind Erfahrungswerte, die du in deinen Beruf mit einbringen kannst. Die sind wirklich goldeswert. Das kann kein Mensch auf keiner Universität studieren. Was du an Nachvollziehbarkeit in dir trägst. Deswegen, also wirklich meine Meinung, ich sag's nochmal, wenn du es finanziell hinkriegst, kann ich das von hier aus nicht beurteilen, werden wir auch nicht lösen können. Was nur dass die Entscheidung angeht zu studieren. Mach es. Du wirst es mit Sicherheit nicht bereuen. Ja, das finde ich super, dass du mir das sagst. Also das andere Problem ist eben auch nur das, wenn ich es nicht mache, dann weiß ich gar nicht, was ich sonst machen soll, weil ich habe irgendwie nochmal Anfangskaufmann gelernt vor 10 Jahren. Insofern wäre das Studium vielleicht auch wichtig, dass du dann eine Aufgabe hast, ein Ziel. Genau, ganz genau. Und auf ein Ziel hinarbeitest, vielleicht in einen Berufsbereich, der dir wirklich Spaß macht. Und was will man mehr, ne? Das ist das Allerbeste. Lieber Namensvetter, toi, toi, toi. Ja, war klasse, mit dir gesprochen zu haben. Tschüss. Mach weiter so. Tschüss, Jürgen. Ciao. Tschüss. Christian, 40, entschuldige bitte, 18 Jahre, hi. Hallo Jürgen. Christian, jetzt habe ich dich so alt gemacht. Ich möchte mit dir über das Tourette-Syndrom sprechen. Über was? Über das Tourette-Syndrom. Klär uns nochmal auf. Ich habe es schon mal gehört, ich weiß es eigentlich, aber ich weiß es jetzt im Moment nicht. Weißt du, was Ticks sind? Was sind? Ticks. Ticks? Nee. So Zuckungen und Lautäußerungen. Ja. Und ich habe jetzt seit 13 Jahren. Aha, ich weiß. Du bist jemand, der, wenn man ihm gegenüber sitzt, man sieht, dass er ab und zu Gesichtszuckungen hat. Ne? Ja, am ganzen Körper. Am ganzen Körper. Du zuckst manchmal und machst irgendwelche unkoordinierten Bewegungen. Ja, genau. Ne, die, wenn man das nicht kennt, einem irgendwie befremdlich erscheinen. Ne? Genau. Also irgendwie sowas, ne? So ganz schnell, so Sachen. Genau, also vor allem im Kopf. Und dann ein ganz lauter Schrei. Ja. Und das kannst du überhaupt nicht kontrollieren, ne? Ich kann es leicht unterdrücken, aber dann kommt es im Nachhinein wieder stärker. Also es könnte durchaus passieren, dass während unseres Gesprächs jetzt du einen Schrei loslässt. Ich könnte es jetzt unterdrücken. Du kannst unterdrücken, ja. So 10 Minuten geht's dann schon. Ja. Aber dann kommt es stärker. Jetzt sag mir nochmal, Christian, das habe ich gerade am Anfang jetzt nicht ganz mehr in Erinnerung. Hast du das von Geburt an? Also es steckt von Geburt an im Körper und ist dann mit 5 Jahren, wie war es, dann ausgebrochen. Ich bin in die Schule gekommen und habe lesen, rechnen und schreiben können, wie in der 3. Klasse. Das habe ich mir selber beigebracht. Das hast du dir selbst beigebracht? Ja. Und dann hat die Lehrkraft von der 1. Klasse mich in die Ecke hintergesetzt, weil es also keinen Sinn mehr gesehen hat, mich zu unterrichten. Und dann haben diese Symptome angefangen. Aha. Und also ausgelöst durch diese schlechte Behandlung, sage ich jetzt mal. Ja, also, vermutlich war das der Auslöser. Die liegt da bei uns in der Familie. Also von der Großmutter her, von Onkel und von der Mutter. Ja. Lass mich dich nochmal fragen, warum diese Lehrerin damals so eine schlechte Meinung von dir hatte. Dass ich das Lesen und Schreiben das schon alles konnte, hat er die mich nicht mehr unterrichten brauchen. Und hat die das Interesse an dir verloren? Genau. Du sagst, das ist in der Familie, gibt es auch dieses Syndrom. Ja. Ja. Bist du darüber informiert, ob man da medizinisch etwas therapeutisch gegen machen kann? Es ist unheilbar. Es ist unheilbar. Also ich bin mit Medikamenten vollgestopft worden. Also bis zu 40 Stück am Tag und keine haben geholfen. Mhm. Das heißt Tourette-Syndrom, ne? Ja. Haben die Ärzte gesagt, dass du jetzt dein Leben lang damit ja, dich abfinden musst? Ja. Mhm. Ist das sehr schlimm für dich? Ja, eigentlich schon. Ja. Wenn man doch mal fortgeht oder so, man wird als geistesgestört abgestempelt. Mhm, ja. Wie reagieren denn dann so deine näheren Freunde oder wenn überhaupt Freunde da sind auf dich, die nähere Umgebung? Ich habe eigentlich so direkt keine Freunde. Mhm. Weil die halten mich wirklich alle für geistig nicht ganz da. Mhm. Bist du mittlerweile noch auf einer Schule? Ja. Ja. Aber die müssen doch dann, die kennen das doch, dass das eine Krankheit ist und dass du eigentlich ein ganz normaler Bursche bist, eben nur mit dieser Krankheit versehen. Das akzeptieren sie nicht. Akzeptieren. Du bist also fast völlig isoliert. Ja. Keinen Freund, keine Freundin. Nein. Hast du Geschwister noch? Ja, zwei. Mhm. Und verbringst also deine Hauptzeit immer dann zu Hause? Ja. Mhm. Auf was für eine Schule bist du? Auf einer Privatschule. Ja. Mit welchem Abschluss wird das irgendwann dann enden? Abitur. Ja, und was möchtest du dann machen? Am liebsten Medizin. Mhm. Und vielleicht gerade in die Richtung vom Tourette-Syndrom. Ja, um da zu forschen. Ja. Hast du denn, ich habe da keine Ahnung von, ist es wirklich so? Glaubst du das, dass das nicht therapierbar ist? Ich war bei so vielen Ärzten und war schon in mehreren Kliniken. Mhm. Und überall hat es geheißen, man kann nichts machen. Mhm. Und das habe ich mir eigentlich mittlerweile abgefunden. Ja, ja. Ist es dennoch für dich nicht sehr traurig und sehr, sehr schlimm, wenn du so ganz alleine dastehst und kaum mit jemandem dich so austauschen kannst, außer mit deinen Eltern und deiner Familie? Ja, mhm. Das ist schon schlimm. Mhm. Vielleicht ist dann ja auch ein Hoffnungsschimmer, wenn du aus deiner jetzigen Umgebung, wenn du dein Abitur hast. Wann hast du das Abitur? In zwei Jahren. Dass du rausgehst, vielleicht in eine Großstadt, in eine neue Umgebung, mhm, und dass du dann auf Menschen triffst, die dir toleranter gegenüberstehen. Mhm. Also die Hoffnung würde ich schon haben. Ich weiß, als ich studiert habe, gab es bei mir in der Universität, im Seminar, im Jahrgang gab es einen ziemlich schwer behinderten jungen Mann, der auch blind noch war und nicht genau sowas hatte wie du, aber halt auch wirklich sehr, sehr behindert wirkte und ein sehr behindertes Schicksal hatte, sage ich mal. Der war vollkommen integriert bei uns. Der gehörte zu uns dazu, wie alle anderen auch. Der wurde nicht dumm angeguckt oder so. Ja, mir so, da habe ich überhaupt kein Verständnis. Christian, dann hoffe ich sehr, dass du, wenn du aus deiner Umgebung rauskommst, in eine gute Umgebung kommst, mit netten Leuten. Und ich mache dir jetzt mein Angebot. Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt oder vielleicht sogar viele, die ähnlich betroffen sind wie du. Hm? Und die Erfahrung zeigt, dass sich die Leute bei uns immer melden, wenn hier solche Gespräche stattgefunden haben. Wir können dich ja gerne informieren, was hier anläuft bei uns. Vielleicht gibt es Selbsthilfegruppen. Vielleicht gibt es doch. Ich habe Adressen von Selbsthilfegruppen. Hast du schon? Uh-huh. Und ich kenne einige Leute, die das Tourette-Syndrom haben. Ah ja. Mit denen kann man sich dann schon austauschen. Ja. Okay, also egal was passiert, wenn da noch vielleicht was Interessantes hier bei uns anläuft, dann reichen wir das an dich weiter. Mhm. Sollen wir so verbleiben? Mhm. Lieber Christian, alles Gute. Gut, vielen Dank. Tschüss, mein Lieber. Ciao. Tschüss, Jürgen. Matthias, 25 Jahre alt. Hallo, Domian. Matthias. Ganz vorweg möchte ich mal sagen, zu deinem vorletzten Anrufer bezüglich dieser Drogenabhängigkeit, muss ich sagen, also ich kann ihm eigentlich nur von Herzen alles Gute wünschen. Mein Onkel ist mit 30 Jahren Alkoholiker gewesen und danach gestorben. Mhm. Er hat die Kurve nicht mehr gekriegt und ich kann ihm echt nur wünschen, dass er es also endlich mal auf die Beine kriegt. Ja. Er hat ja schon einen guten Ansatz gefunden. Finde ich auch, ja. Das also ist nett mal von ordentlich dir. Reinhauen in die Kerbe. Ja, genau. Dein Thema. Mein Thema. Ja, mein Thema sind langjährige Beziehungen. Ich hatte jetzt seit 8 Jahren eine Beziehung. Mhm. Ich war auch verlobt mit allem Primamborium, drum und dran, ja. Mhm. Richtig so mit Familie und toll und Feier und Horrido und dann heiraten wir auch bald. Naja, es hat sich danach im Nachhinein rausgestellt, dass man sich zwischen 16 und 20 doch ziemlich weiterentwickelt. Also wir haben uns ein bisschen auseinanderdividiert und naja gut, die Beziehung ist auseinandergegangen. Mhm. Und jetzt habe ich eine neue Freundin, das ist eine völlig liebes Mädchen. Also total zuckersüß, absolut tolerant. Und also alles, was man sich vorstellen kann. Ja. Das Problem, was ich habe, ist im Moment, ich komme noch von meiner alten Beziehung nicht weg. Ich hänge da immer hinterher. Also egal, wann es ist. Also ich traue mich nicht, mit meiner neuen Freundin in Urlaub zu fahren, weil ich immer daran denken muss, wie war es damals, meiner alten Freundin. Und ich weiß auch nicht... Aber die emotionale Bindung, also ich sage mal, die eigentliche Liebe, die ist weg zu der alten Freundin. Kannst du das so sagen? Ja, also... Dass die Liebe weg ist, will ich nicht sagen. Ich sag einfach mal so, ich hab auch damals in unserer Beziehung eine Menge Scheiß gebaut. Mhm. Ich habe sie einmal betrogen und dann habe ich ihr das auch mit 17 oder 18 war das schon, offen gestanden. Mhm. Da habe ich gemerkt, ja, okay, Offenheit zahlt sich nicht aus, weil dann gab es ein riesen Theater. Dann habe ich das Rauchen angefangen, ich bin bei der Bundeswehr. Mhm. Und Matthias, da habe ich sie da auch immer belogen. Und fragen wir es anders. Du liebst die süße Zuckermaus, aber wirklich von Herzen jetzt, die neue. Ja, schon. Das kannst du so sagen. Ja, doch. Du liebst sie wirklich. Ja, wirklich. Mit Leidenschaft und Herz und Seele. Ja, doch, total. Ja. Also, ja. Ich kenne das auch, was du gerade erzählt hast, dass einem die Vergangenheit immer irgendwie begegnet und man konfrontiert wird mit der Vergangenheit und dann auch sentimental wird, ne, wenn man an vergangene Zeiten denkt. Ja, dass man so Lieder hört oder so. Oder? Ja, genau. Aber ich glaube, das Allerbeste, um eine neue Realität zu schaffen, ist, mit der neuen Liebe all das zu unternehmen, auch wenn man eventuell daran erinnert wird. Wenn du jetzt in Urlaub fährst, in ein Land, wo du mit deiner alten Freundin warst, fahr hin, dann ist dieses Land ab dann neu besetzt mit einer neuen Freundin. Und so würde ich das wirklich ganz gezielt immer wieder machen. Nicht zurücknehmen, sondern offensiv rausleben, deine neue Liebe und deine neue Freundin. Denn das ist ja auch ein Akt des Zu-ihr-Stehens, indem du wirklich ganz jetzt mit ihr in die Gegenwart reingehst. Ne? Auch wenn die Vergangenheit an allen möglichen Ecken lauert. Aber lauf ihr nicht weg, sondern guck ihr ins Gesicht und überroll die Vergangenheit mit der Gegenwart. Das wär's. Na gut, okay, das versuche ich mal. Also. Jetzt ist unsere Sendung gleich zu Ende. Ich wünsche dir mit deiner neuen Liebe wirklich alles Gute und viel Glück. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank, Domian. Ciao. Bis dann. So, Freunde, das war die erste Sendung in dieser Woche. Ich bedanke mich in der Technik bei Christoph Hudelmeier. Und morgen Nacht haben wir ein Thema. Und unser Thema im Talkradio morgen Nacht heißt die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Ihr könnt uns ab 0 Uhr erreichen unter der bekannten Nummer 0130 2911. Punkt 1 sind wir im Fernsehen, im WDR Fernsehen und im Radio, im WDR Radio 1 Live. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen. Bye bye. Ciao.